Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören. HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute mit der Berliner Schriftstellerin Tanja Lange und Sylvia Schwab am Mikrofon. Am 30. November 1989, 3 Wochen nach dem Fall der Mauer, wurde in Bad Homburg Alfred Herrhausen, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, ermordet. Bei der Trauerfeier ein paar Tage später stand dicht am Grab eine junge Frau in Schwarz. Ihr Name? Tanja Neumann. Diese Tanja Neumann war damals 27 Jahre alt und jahrelang mit Alfred Herrhausen befreundet gewesen. Sie hatte regelmäßig mit ihm telefoniert, ihm geschrieben, ihn ab und zu getroffen, was nur ganz wenige Menschen überhaupt wussten. Und diese Tanja Neumann waren Sie, Tanja Lange. Wer wusste denn eigentlich von Ihrer Beziehung damals? Tja, meine Eltern, 2, 3 ganz enge Freunde, die Traudel Herrhausen, und im Freundeskreis von Alfred Herrhausen auch einige Leute, die ich aber gar nicht kannte. Und wie haben Sie sich kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt bei einer Talkshow. Damals waren ja die Anfänge der Talkshows und es gab im ZDF eine in Mainz zum Thema Arbeitslosigkeit. Und meine Gemeinschaftskundelehrerin fragte mich, ob ich als Abiturientin mitkommen wollte, und noch ein anderer Mitschüler von mir. Und da sind wir da nach Mainz gefahren und es sollte eine Podiumsdiskussion geben mit anschließendem Gespräch mit dem Publikum. Die fiel aber aus, weil Alfred Herrhausen so hitzig war, dass er die ganzen Zeitpläne über Bord geworfen hat. Und danach beim Buffet kam es dann dazu, dass wir ja ihn und die Leute, die um ihn rumstanden, auch kennenlernten oder dass wir uns so dazugesellten und er dann uns direkt angesprochen hat und gesagt hat, ja, was machen Sie denn hier und Sie sind doch so jung, und so begann das Gespräch. Und wie ging es dann weiter? Ja, ich war dann sehr frech und habe erklärt, dass eine ganze Sendung über Arbeitslosigkeit doch sehr seltsam wäre, in der weder Mikroprozessoren noch Computer als Wort überhaupt fielen, und habe da so meine kleinen Gedanken zum Besten gegeben. Und er hat das sehr angefeuert und befragt, und er verabschiedete mich dann mit den Worten, bitte schreiben Sie mir und besuchen Sie mich, ich möchte wissen, was Sie denken. Und dann habe ich wieder einen ganz frechen Brief geschrieben, dass er wahrscheinlich gar keine Zeit hätte für so eine kleine Schülerin. Denn ich stellte mir vor, dass er wahnsinnig eingespannt war und auch mit ganz anderen Leuten zu tun hatte. Was ja sicher richtig ist. Ja, ne? Und dann kam prompt der Anruf, so wäre er gar nicht. Und dann haben wir uns zum Essen verabredet. Und dann hat sich da so ein lebendiges Gespräch draus entwickelt, das dann sich über die Jahre fortgesetzt hat. Das heißt, Sie haben geschrieben, er hat telefoniert. Ja, meistens war es so, dass er mich auch sehr dazu aufgefordert hat, Briefe zu schreiben. Und da ich sehr gerne Briefe geschrieben habe, fand ich das ganz toll, jemanden zu haben, den man so anders schreibt als einer Freundin oder einem Freund. Und oder sagen wir, der in einer anderen Sphäre war. Ein Freund wurde er ja dann auch. Und er hat dann immer prompt zurückgerufen und den Brief kommentiert oder Fragen gestellt. Oder wir unterhielten uns dann am Telefon, so wie er Zeit hatte. Und ganz, ganz selten hat er mir auch mal einen kleinen Brief geschrieben. Und was waren dann Ihre Themen? Also was wollte er von dieser Studentin wissen? Naja, das fing damit an, dass Alfred Herrhausen wissen wollte, was ich da über diese Themen wie Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsmarkt, Selbstbegrenzung war damals ein großes Stichwort, wusste, was mich beschäftigt hatte. Ich war typische Grünen-Jungwählerin. Ich habe mich mit Umweltschutz beschäftigt. Ich hatte sehr viel Studien des Club of Rome gelesen und war sehr interessiert, aber ich hatte auch eine Leidenschaft, und die Leidenschaft hieß die DDR und auch Russland, und ich habe dann einfach viel über die Dinge erzählt, die ich so erfahren habe, und das wollte er auch wissen, und dann ging das so ins Allgemeine über, in die Literatur, die dann später dazu kam, oder die Musik oder mein Leben, also das war ganz breit gefächert. Was war er für Sie, Tanja Lange, und was wurde er dann im Laufe der Jahre? Er blieb für mich immer ein sehr enger, zugewandter, väterlicher Freund, der für mich auch eine ungewöhnliche, wie soll ich sagen, Figur aus dem Erwachsenen, aus der Erwachsenenwelt, aus der älteren Welt darstellte. Jemand, zu dem ich immer gehen konnte, um Rat fragen konnte, der meine Geschichten auch aus einer ganz anderen Perspektive beurteilt und befragt hat, sodass auch ein ganz anderer Erzählstrom daraus wachsen konnte. Und es war für mich jemand, der einfach sehr selbstverständlich zu meinem Leben dazugehörte, auch wenn er gar nicht jetzt in den praktischen Alltag integriert war. Und was konnten Sie ihm sein? Auch so eine Art Tochterersatz? Wahrscheinlich war ich Tochterersatz. Außerdem war ich natürlich viel anarchistischer als seine Bankkollegen. Und, aber vielleicht so das, was er so im Allerinnersten noch war, so ein bisschen war. Ja, ich glaube auch. Ich habe immer gesagt, er hat mir ganz früh erzählt von seinen Großeltern, die eine Metzgerei hatten. Und die Großeltern mütterlicherseits, die hatten eine Kneipe. Und ich bin ja auch ein Küchenkind. Und ich habe immer gesagt, na, das kommt von ganz tief. Das kann man gar nicht rationalisieren. So eine Zuneigung aus Familienbetriebskindern. Also es gibt so auch ganz meine Leidenschaft auch für diese Generation, als ich begriff, was für Geschichten die mit sich rumtragen aus der Geschichte. Alfred Herrhausen fühlte sich da auch angesprochen, dass jemand ihn danach fragte, obwohl er sich immer geniert hat, darüber zu sprechen. Aber die Art, wie ich da rangegangen bin, war wohl ganz gut. Also zu fragen nach Erfahrungen, die einen auch machen, obwohl ich selbst noch sehr jung war und die noch nicht jetzt selbst teilen konnte. Sie sagten vorhin, Tanja Lange, väterlicher Freund. Da steckt also ein Stückchen Vater drin, da steckt ein Stückchen Freund drin. Was auch noch mehr? Tja, das wollen immer alle so gerne wissen und das wird die Tanja Lange nicht erzählen. Okay, damit müssen wir uns zufrieden geben. Aber Fragen? Na klar, das Fragen muss, kann das man immer, auf natürlich. Jeden Fall. Wo hatten Sie Gemeinsamkeiten? Also Sie sagen, in der Kindheit, in dem Aufwachsen möglicherweise, in dem Geruch, aus dem Sie beide kamen, der Art der Familie. Auch wahrscheinlich an dem ja undoktrinären Denken. Übrigens auch, denke ich mal, er kam aus einer Eliteschule, Sie waren in einer Eliteschule. Es hatte doch auch sicherlich immer etwas von ja hochintellektueller Diskussion. Naja, ich will mal so sagen, als ich ihn kennenlernte, war ich wirklich so ein kleiner intellektueller Überflieger und fand das auch wahnsinnig wichtig. Und in den 7 Jahren hat sich das enorm stark verändert. Also ich könnte sagen, ich habe damit so ein bisschen Schiffbruch erlitten, weil sich emotional ganz andere Fragen stellten im Leben. Und das hat dann auch im Grunde bei mir zu einer Wegbewegung vom Politischen oder von der Politologie zu der Literatur geführt, die ich schon immer geliebt hatte, mir aber nicht zugetraut hatte. Und er ist diesen Weg immer mitgegangen und hat ihn auch befördert und hat mich auch sehr, soweit man das bei einem über 20-jährigen Menschen noch kann, zur Freiheit erzogen, also zur Freiheit in Bezug auf mich selbst. Und ich glaube, tatsächlich dieser Sinn für historische Ereignisse, die über einen selbst hinausgehen, den haben wir geteilt. Jeder anders, jeder hat ihn anders artikuliert. Bei ihm hat es das politische Handeln bestimmt, bei mir mehr das Fragen, das Nachdenken. Aber tatsächlich ist es so wie ein ganz intensiver Hallraum, den wir da teilten. Und ich hatte den über meinen Großvater und meine Eltern. Also für diese 30er Jahre, in denen er groß geworden ist und das kann man ganz schwer vermitteln, weil das natürlich gar nicht immer explizit Thema ist im Gespräch, aber immer mitschwingt. Und man guckt dann auch auf die Welt anders oder man wünscht sich dann andere Dinge. Wir hatten beide eine sehr große Leidenschaft schon für Fragen, wie man das Leben leben kann, wohin sich eine Gesellschaft hin ausrichten sollte. Nur, dass wir natürlich in manchen Fragen nicht einer Meinung waren, ganz klar. Was vermissen Sie am meisten? Ja, um ehrlich zu sein, diese Stimme im Ohr, weil er hatte so eine wahnsinnig zärtliche Stimme mit diesem rheinländischen Singsang und er hatte so ein wunderbares Lachen und also auch wenn wir uns persönlich getroffen haben, spielte das auch eine ganz große Rolle, diese Art zu sprechen und sich zu öffnen in dieser Schwingung der Stimme. Und das ist etwas, was ich manchmal noch, wenn ich an ihn denke oder darüber nachdenke, noch höre. Und das ist sehr intensiv. Da steckt sehr viel drin. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Sie sagten, er hat Sie ermuntert zu Ihrer Arbeit, zum Schreiben. Sie sind Schriftstellerin geworden. Was würde er heute, Sie legen ja bald Ihren 4. Roman vor, was würde er heute zu Ihrem Erfolg sagen? Na, ich denke mal, er würde sich freuen. Also er würde mir wahrscheinlich permanent Themen vorschlagen, über die ich mal schreiben könnte oder mich hart befragen. Er war immer sehr streng, auch wenn er Sachen von mir gelesen hat, die ich zum Beispiel für die Universität geschrieben habe. Aber ich denke, es würde ihn sehr freuen, dass ich meinen Weg gemacht habe. Damit, Tanja Lange, kommen wir schon zur ersten Musik. Was haben Sie uns ausgesucht? Kate Nash, eine junge Engländerin mit einer irischen Mutter, die ist erst 20 Jahre alt und die hat ein sehr schönes Lied geschrieben über eine Frau, die von ihrem Freund nicht wegkommt, obwohl eigentlich alles dafür spricht, ihn zu verlassen. Und ich finde das ein wahnsinnig ehrliches und witziges Lied. Musik. Thursday night, everything's fine, except you've got that look in your eye. When I'm telling a story and you find it boring, you're thinking of something to say. You'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. Sie hören Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der Berliner Schriftstellerin Tanja Langer und Sylvia Schwab am Mikrofon. Das Ungesagte macht einen zum Schriftsteller, haben Sie mal gesagt, Tanja Langer. Welches Ungesagte hat Sie denn zur Schriftstellerin gemacht? Oh, das ist ganz viel. Das kriegt man auch erst im Laufe eines Lebens heraus, was alles ungesagt ist in einem. Ich glaube, ich war immer fasziniert von Dingen, die mir geheimnisvoll erschienen oder weiße Flecken auf der Landkarte des eigenen Verstehens oder der Erinnerung oder auch natürlich dessen, was man nicht so einfach aussprechen kann, was man vielleicht auch nicht so ohne weiteres in Worte fassen kann. Das heißt, Ihre Romane, obwohl sie nicht unbedingt von Ihnen erzählen, erzählen aber eben doch auch von Ihnen. Na, das ist ja wie bei allen Schriftstellern, nicht? Also ich sage immer, mein Knochenbau spiegelt sich in den Romanen. Selbst wenn ich nicht von mir erzähle, das ist ja meine Sprache, die aus meinem Körper kommt, die mit meinen Erfahrungen zu tun hat. Es ist mein Blick, den ich auf die Welt nehme. Es ist eigentlich, Sie können mir eigentlich jedes Thema hinlegen und Sie werden am Ende etwas von mir darin finden. Nun habe ich auch viele Gesichter und kann mich verschieden äußern, ernst und traurig und lustig und komisch oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass sehr viel auch unbewusst natürlich von mir in das Schreiben hineinfließt. Und das Interessante für mich ist, wenn man länger schreibt und älter wird, man lernt sich selbst besser kennen und man schaut manchmal ganz erstaunt auf das, was man geschrieben hat und dann füllen sich diese weißen Flecken und plötzlich gibt es so einen ganz anderen Dreh beim Schreiben. Also schreibend hat man auch ein Stückchen auf der eigenen Landkarte dann sozusagen eingenommen. Ja, also man füllt das und das geschieht nicht immer mit Absicht, sondern das zeigt sich sozusagen. Ihr erster Roman hieß Kap Esterel. Das war eine komplexe Geschichte, aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt, in verschiedenen Zeitebenen spielend. Und die Kritik war sich damals einig, ich bringe nur mal so ein paar kleine Zitate, ein respektheischender Erstlingsroman hieß es oder zum Beispiel auch ein beachtliches Debüt, ein frisches, originelles Buch und dann, fand ich sehr schön, Tanja Langer ist so etwas wie eine deutsche Françoise Sagan. Was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie damals lauter Verrisse bekommen hätten nach dem ersten Buch? Tja, ich weiß nicht. Ich hätte wahrscheinlich weitergeschrieben und hätte versucht, mein Geld mit anderen Dingen zu verdienen als mit Büchern. Aber das ist ja eigentlich fast müßig zu fragen. Ja, mich interessiert nur, wie weit spielt eben Kritik auch eine Rolle fürs Schreiben, für den Autor? Oder hätten Sie sich nicht beirren lassen? Ich habe ja schon mal eine schlechte Kritik gekriegt mit meinem zweiten Buch. Ja. Und das war mehr als eine schlechte Kritik. Das war eigentlich so, dass das schon eine existenzielle Fragestellung auf war. Das war für den Roman Der Morphinist oder Die Barbarin bin ich. Und ich muss sagen, das hat meinen gesamten Apparat eigentlich erst recht in Bewegung gebracht. Ah ja, also eher dann erst jetzt erst recht. Ja, ich habe einfach lernen müssen, dass wenn man Künstler sein will, man nicht erwarten darf, dass die ganze Welt das erstens sofort versteht und zweitens sofort Beifall klatscht. Und ich habe mir gedacht, solange ich die Möglichkeit habe zu veröffentlichen, ist das sehr schön, da muss ich nicht kellnern gehen. Aber ich bin bereit, das zu tun, wenn es nötig ist, um frei weiterschreiben zu können. Das geht ja in diesem Kap Esterel um eine ja höchst komplizierte Liebesgeschichte. Es ist aber auch ein Erinnerungsbuch, eine Traumageschichte. Und es geht um Menschen, die zwar gut aussehen und erfolgreich sind, aber doch innerlich irgendwo leer. Dieser Widerspruch zwischen dem Innen und dem Außen, zwischen Schein und Sein, ist das Ziel Ihres Schreibens, den aufzudecken, sozusagen zu entwickeln? Also ich empfinde die Figuren eigentlich nicht als leer. Also die sind alle sehr ansehnlich, das ist richtig. Aber sie haben eigentlich alle eine sehr komplexe Emotionalität. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Also sie sind sehr einsam, sie sind ja, sie sind nicht einsam, bei sich. Einsam, also ich denke mal, sie sind in unterschiedlichem Maß bei sich. Und es gibt immer Sehnsüchte, die unerfüllt sind. Das würde ich vielleicht eher so ausdrücken. Und das ist eben auch, was ich vorhin sagte, dieses langsam Lernen, wer man selber ist. Und wie man dann auch die Sehnsüchte, die man hat, erfüllt kriegt. Weil wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann suche ich vielleicht immer an der falschen Ecke. Es geht auch um verpasste Möglichkeiten in dem Buch. Und ich glaube schon, dass mich das sehr interessiert. Wie findet man die Dinge, wie findest du die Sachen, die dich glücklich machen? Wie findest du den Menschen, der dich glücklich macht? Oder die Sache, die du arbeiten musst, damit du zufrieden bist? Und das ist natürlich auch ein Erstling, der ein bisschen bejammert, dass ich dann nicht mehr jung war. Also ich hatte das erste Mal das Empfinden, ich bin nicht mehr, das Leben ist nicht mehr ganz so offen. Und das ist eine Melancholie oder eine Traurigkeit, die irgendwie auch in dem Buch ein bisschen drin steckt. Da müssen wir aber auch sagen, wie alt sie damals waren. Na, ich habe das geschrieben mit 34, 35. Es wurde veröffentlicht, da war ich 36. Und heute sind sie 45. Genau. Ja. Bin immer noch da. Sie hatten eben jetzt schon auf den Morphinisten angespielt, auf die verheerende Kritik, die Sie hinterher bekommen haben beim Ingeborg-Bachmann-Preis. Da haben Sie ein Stück daraus gelesen, Tanja Langer. Das ist ja ein Thema, was außerordentlich schwierig ist. Es erzählt nämlich von einer historischen Figur, von Dietrich Eckart, einem antisemitischen Agitator, man könnte fast sagen einem Vorläufer Hitlers, der Hitler auch noch kennengelernt hat. Mhm. Und dieser Eckart starb 1923, war ein, ja man könnte fast sagen, Heiliger der Nazi-Bewegung gewesen. Wie kamen Sie auf diesen Mann? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass mich die Kindheit meiner Eltern sehr interessiert hat. Wie ist man Kind, wie wird man im Dritten Reich erzogen und welche Spuren hat dieser Krieg eigentlich in diesen Menschen hinterlassen? Und wir sehen ja jetzt, 18 Jahre nach dem Fall der Mauer, wie präsent so ein Ereignis noch ist. Und dann begreift man vielleicht, was es heißt, eben die ersten 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe rausgefunden über die Erika Mann, dass der Dietrich Eckart eben zu einer dieser Vorzeigefiguren der Nazis wurde, was auch eine ganz komplizierte Geschichte ist, warum das passiert ist, weil erst haben sie ihn nämlich ganz weggedrängt und dann haben sie ihn wieder aus der Kiste geholt. Ich habe irgendwo dann zufällig ein Buch gefunden, in dem ich gelesen habe, der hat Heinrich Heine rausgegeben, der hat Peer Gynt übersetzt von Ibsen und ich fragte mich immer, mein Gott, wie wird denn so einer ein Antisemit? Ich hatte mein erstes Theaterstück gemacht über eine jüdische Dichterin, Selma Meerbaum-Eisinger, die in einem Lager der Nazis ums Leben gebracht wurde. Mhm. Und plötzlich dachte ich, Mensch, also wir sind so mit dem Holocaust groß geworden, aber wir haben uns natürlich immer mit den Zerstörten beschäftigt. Jetzt möchte ich mich mal mit jemandem beschäftigen, der zerstört hat. Wie wird der dazu? Warum? Und das Skandalöse war, dass ich diese Geschichte gekoppelt habe an diese junge Frau mit kleinen Kindern, die sich auf diese Suche begibt und sagt, Dinge, die der gedacht hat, finden ihren Nachhall in meinem eigenen Leben über meine Familiengeschichte. Das war kein Roman, den man ex und hop lesen konnte. Das war außerdem eine prekäre Figur, zu sagen, ich sage jetzt ich für diesen Typen. Und ich erzähle diese Geschichte, also es hieß dann hysterische Hausfrau zwischen Windeln, denkt über Hitler nach, das geht nicht. Es war aber so, dass zum Beispiel Daniel Kehlmann, Hans-Christoph Buch, Tanja Dückers, Arne Ross, Michael Kumpfmüller mir Briefe geschrieben haben, auch teilweise Artikel und mich verteidigt haben. Und es gab ja danach eine Flut von Romanen, die neu aus unserer Generation her auf diese Prägung durch die Nazi-Zeit, auf ihre Geschichte, auf ihre Familiengeschichten geguckt haben. Genauso wie jetzt diesen Jonathan Littell oder Littell in Frankreich, der auch in der ersten Person über so einen Nazi-Menschen schreibt. Nun ist der Eckart ja nie ein Nazi-Mensch geworden, der getötet hat, der nur die Ideologie mit vorbereitet hat. Mhm. Aber trotzdem, da findet man schon alles. Mhm. Und das ja war, gut, es wurde ihnen eben Verharmlosung vorgeworfen von der anderen Seite. Nee, das kann man so nicht sagen. Es war nirgends der Vorwurf der Verharmlosung, sondern es war so anstößig, das zu verbinden, da eine Öffnung in dieses Alltagsleben hineinzuziehen, in das, was die Wertefragestellung dieser jungen Frau angeht. Und natürlich, dass ich mich in die erste Person, Verharmlosung meinen Sie vielleicht, weil ich mich in die erste Person hineinbegeben habe, dass der eine Kindheit hatte. Ich weiß noch, also einer hat sich aufgespult, dass ich diesem Mann eine Kindheit gebe, aber ich sage, auch Verbrecher haben eine Kindheit. Das ist ein schwachsinniges Argument. Sie sehen, das drückt auf meine Leidenschaft. Ja, das ist ja gut. Jetzt zuerst der Roman Cap Esterelle, dann Der Morphinist und dann der dritte Roman, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, Die kleine Geschichte von der Frau, die nicht treu sein konnte. Das sind so verschiedene Figuren, so verschieden angelegte oder ähnlich angelegte, aber doch thematisch so verschiedene Romane. Wo gibt es denn da eigentlich die Gemeinsamkeiten? Naja, ist das der Rückgriff auf die Vergangenheit? Der Morphinist ist ja zum Beispiel auch ein da geht es ja auch um blinde Flecken in der Geschichte. Also da sind ja auch, da wird ja auch angesprochen, dass die junge Frau sagt, ich bin so depressiv, warum? Was hat das mit der Geschichte zu tun, die meine Eltern erlebt haben? Dann der Dietrich Eckart ist so eine totgeschwiegene Figur gewesen, die nur bei so Neonazis auch erst relativ spät Beachtung gefunden hat. Es ist eine Frage, wie kam es zu dieser Ideologisierung in Deutschland, also das ist auch wieder ein blinder Fleck, den ich ausgrabe, wenn man so will. Also ich suche schon immer so ein bisschen nach dem, was unterm Teppich liegt und versuche das rauszuziehen. Es gibt immer das Motiv der Erinnerung. Ja. Es gibt immer irgendwo den Sternenhimmel, der mich offenbar umtreibt. Und es geht immer um die Rekonstruktion von Erinnerung. Also da fließen dann schon so Momente zusammen, so verschieden die Themen dann im Einzelnen sein mögen. Womit wir schon bei der zweiten Musik sind, Tanja Lange. Da haben Sie uns Tosca mitgebracht. Ja, und zwar die Arie von Cavaradossi, wenn er alleine im Kerker sitzt und weiß, er soll sterben. Und er schreibt nochmal an seine liebste Tosca. Und es geht in meinem dritten Buch um die Musik und die Kunst, was die in unserem Leben bedeuten. Und einer der Helden ist Klarinettist und er muss dieses Klarinetten-Solo spielen, das man hier ganz am Anfang, bevor die Arie direkt anfängt, hört. Und das ist eins der bedeutendsten Klarinetten-Solostellen der Musikliteratur. Wir hörten die Arie des Cavaradossi und es leuchteten die Sterne aus Puccinis Tosca. Ausgesucht hat sich dieses Stück unser Doppelkopf-Gesprächsgast in HR2 Kultur, die Schriftstellerin Tanja Langer. Mein Name ist Sylvia Schwab. Sie haben bisher drei Romane veröffentlicht. Die Titel Cap Esterelle, Der Morphinist oder Die Barbarin bin ich und dann im vergangenen Jahr Die kleine Geschichte von der Frau, die nicht treu sein konnte. Außerdem gibt es eine Menge Buchbesprechungen, Essays, Porträts, Theaterstücke und eine Oper. Bevor wir auf Ihre Oper kommen, würde ich gerne noch einmal mit Ihnen über den jüngsten Roman sprechen. Das ist der dickste, der hat 540 Seiten, heißt aber Die kleine Geschichte von der Frau, die nicht treu sein konnte. Warum dieses Understatement? Naja, das ist so in Anlehnung an die barocken Erzähler, die auch immer behauptet haben, jetzt kommt eine ganz klitzekleine Geschichte von dem Helden sowieso und dann 1000 Seitenwälzer vorgelegt haben. Und die Art, in der ich da erzähle, die hat auch so etwas Barockes, fand mein Verleger, der deshalb eigentlich, um ehrlich zu sein, diesen Titel sogar erfunden hat. Und er meinte eben diese Art, in der ich das Leben betrachte, der verschiedenen Figuren, auch dass es da vor sich geht, es geht so ein bisschen zu wie im Taubenschlag. Der Leser wird manchmal von der Erzählerin belehrt oder kriegt irgendeinen kleinen Witz erzählt zwischendurch. Also das erinnerte ihn sehr an die barocke Literatur. Und wenn ich zum Beispiel einen getrunken habe und ins Erzählen komme, dann hieß es auch schon mal, das ist schlesisches Barock oder hessisches Barock. Hessisches Barock. Es geht ja nun um zwei Paare, vor allem um eine Frau, die im Mittelpunkt steht. Es geht um sehr viel Liebe, es geht auch ums Älterwerden. Ja, ist das ein Roman über die Midlife-Crisis? Naja, es ist die 40er-Krise, nicht? Die also viele befällt, auch mich. Wenn man nämlich plötzlich begreift, also das war ja dieses, dass man nicht mehr jung ist, das ist ja irgendwie so der Anfang davon. Bevor ich 40 wurde, habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist das Leben nicht mehr endlos. Also wenn alles gut geht, wirst du vielleicht 80, das ist optimistisch geschätzt. Das heißt, das schrumpft jetzt die Zeit, die du noch da bist, und das löst tatsächlich Furcht und Schrecken aus. Und ich fand das nun auch reizvoll, eine Geschichte zu erzählen. Wenn jemand mitten im Leben steht, dann kennt er unheimlich viele Leute, dann hat er schon vieles erlebt, er hat noch ganz viele Sehnsüchte. Und mir hat es Freude gemacht, das anhand verschiedener Menschen zu erzählen, weil die halt auch verschiedene Sehnsüchte haben und auch verschiedene Lösungen finden. Letztendlich wie so ein Puzzle, dieser ganze Roman. Ja, der sollte ja auch heißen, das ganz normale Leben. Und das fängt eben das, was ich selber auch erlebe und erfahre, ein. Und da mussten es eben 540 Seiten sein. Sie nutzen ja, Tanja Lange, ganz gerne eine Menge Unterhaltungselemente. Ja, mein Lektor wäre froh, wenn ich das täte. Er findet, das mache ich immer noch viel zu wenig, weil die Sätze dann doch immer kompliziert sind und sich verhakeln oder plötzlich Brüche im Roman da sind, wo eine Erzählhaltung gewechselt wird oder eine andere Figur zur Sprache kommt. Also ich habe dann drüber gegrübelt und bei einer Lesung fiel mir ganz plötzlich ein, ja, das ist eigentlich ein bisschen wie dort, wo ich groß geworden bin, im Restaurant meiner Eltern, wo es auch zuging wie im Taubenschlag, man viel Menschen kennenlernte und gleichzeitig ich zwischen dem Schnippeln und Servieren natürlich immer irgendwo ein Buch liegen hatte und gelesen habe. Und ich denke mal, dieser Zugriff aufs Leben, der macht vielleicht das Unterhaltende aus. Aber darunter liegt noch was anderes. Aber es gibt ja auch große Vorbilder, die auch so erzählen, dass man denkt, das kommt so leicht daher, aber hat's in sich. Also wenn ich zum Beispiel, eins meiner Lieblingsbücher ist zum Beispiel von Isaac Bashevis Singer, Feinde, Geschichte einer Liebe. Aber ein Unterhaltungsroman heute ist noch mal ein bisschen anders als das. Ich meine, der Udo Jürgens hat neulich in einem Interview gesagt, in Unterhaltung steckt Haltung. Das fand ich schon wieder witzig. Ja. Und das stimmt vielleicht auch. Ja, oder und ich habe es auch gern, wenn die Leute lachen, das muss ich schon sagen. Oder nach dem Motto, wo verstecke ich die Tiefe? Am besten an der Oberfläche. Das ist auch ein weiser Spruch, ja. Ja, das ist ja bei Ihnen schon ein wenig so. Denn ein Beispiel, Munk spielt ja in diesem jüngsten Roman eine große Rolle, wird wirklich zur lebendigen Figur in dem Roman. Und ein Bild, ein sehr sinnliches Bild, das auf diese junge Frau einen ungeheuer großen Eindruck macht. Also, und da liegt ja ganz viel Ernst und auch psychologische Aussage dahinter. Also Munk ist ja nicht nur ein Maler, sondern ist ja ein Psychologe. Ja, der hat die Eifersucht sehr ausgelotet, die Ängste, die ihn umgetrieben haben. Und er hat als Künstler natürlich die Chance, diesen Dingen sehr konsequent nachzugehen, während so eine 40-jährige Mutter von drei Kindern, die noch dazu arbeiten geht, ja oftmals diese Dinge nebenher mit sich selber ausmachen muss. Und deshalb ist das eine sehr schöne Folie oder ein Gegenpol zu unserem Leben. Und ich denke, es ist tatsächlich bei mir so, dass ich Dinge betrachte, und am Anfang ja nicht weiß, was sich dahinter alles verbirgt, was sich eröffnet und dass ich zum Beispiel von den schönen Farben angezogen bin, aber gleichzeitig spüre, irgendetwas irritiert mich und wenn ich dem nachsteige, öffnen sich tatsächlich schwierige Dinge. Und das ist vielleicht dieses Verhältnis von Oberfläche und dem, was die Oberfläche eigentlich transportiert, ja. Es spielt dieses Munk-Bild eine große Rolle oder Kunst überhaupt, aber es spielt auch die Musik eine Riesenrolle in dem Roman. Was ist denn für Sie wichtiger, Tanja Lange? Ach, das kann ich gar nicht sagen. Also ich liebe beides gleichermaßen, wobei ich, sagen wir mal, ich habe immer gedacht, ich kann mich auch eher in Farben oder im Zeichnen wiederfinden als in der Musik. Jetzt bei der Arbeit an meiner ersten Oper, für die ich das Libretto geschrieben habe, stelle ich fest, es stimmt gar nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich in diesen beiden Künsten etwas, was ja nicht sprachlich ausgedrückt wird. Und das ist das mit dem Ungesagten, ja. Also da wird etwas ja in Bewegung gebracht und vermittelt und Musik, ich sage immer, also Musik ist ein gesungener Gedanke oder in der Kunst wird auch reflektiert in den Mitteln der oder mit den Mitteln des Künstlerischen. Also eröffnen sich da Felder, die etwas berühren, was mit dem Emotionalen, dem Körperlichen sehr eng verbunden ist und eine ganz eigene Schönheit oder auch ja, Reflexion hervorbringt. Und Oper ist ja auch eine körperlichere Kunst als die reine Musik. Das stimmt. Und die menschliche Stimme spielt eine ganz große Rolle. Wie kam Sie denn dazu, Tanja Lange, eine Oper zu schreiben? Also das Libretto zu einer Oper? Ich habe schon mal mit einem Freund eine kleine Komödie über Kleist geschrieben. Ich wohne ja 800 Meter von seinen Gebeinen entfernt oder was davon noch übrig ist. Und ich habe den Auftrag bekommen über den Komponisten selbst, dem ich empfohlen wurde und der ein Gespräch mit mir führte und dem mein Ansatz, mit Kleist umzugehen, sehr gut gefiel, sodass ich dann den Auftrag vom Theater Brandenburg erhielt, das Libretto zu schreiben. Und warum gerade Kleist? Hätte es auch Fontane sein können, Hölderlin oder Goethe? Naja, hätte ich mich wahrscheinlich auch reingefummelt. Ich muss aber noch dazu sagen, dass über den Roman, in dem ja ein Klarinettisten Held war, ich sehr viel Mäuschen gespielt habe in der Komischen Oper, bei vielen Proben war und da auch hier in Berlin und auch darüber gelernt habe, wenn man zum Beispiel eine Liedstrecke häufiger probiert, oder als ich das gehört habe, wurde mir plötzlich klar, wie Sprache, die gesungen wird, sein kann. Und das hat mich so begeistert, dass ich dachte, ich würde mir wünschen, ein Libretto schreiben zu können. Und es war ganz verrückt, dass ein halbes Jahr später diese Anfrage kam. Deshalb konnte ich auch nicht Nein sagen. Der Kleist ist natürlich auch wieder so eine Figur, die das Ungesagte umkreist, der zwischen den Stühlen sitzt, der sehr zerrissene Figuren darstellt, der ein unglaubliches Gehör hat für die Komik des Alltäglichen, aber gleichzeitig sehr pathetisch ist. Und ich muss sagen, je näher ich ihn kennenlerne, desto mehr liebe ich ihn in dieser verrückten Mischung. Tanja Langer, die Uraufführung steht noch bevor, aber Sie hatten schon eine konzertante Aufführung. Was hatten Sie da jetzt selber für einen Eindruck von, nicht nur von der Musik, sondern auch von Ihren Texten? Ja, das war schon sehr verrückt. Also ich war sehr gerührt, als der Sänger, der den Freund von Kleist spielt, den Pfuhl, mich einmal gefragt hat, hast du diesen Satz geschrieben? Er glühte wie ein großer Wunsch und da, ja, den fand er so wunderbar. Und als ich die dann singen hörte und merkte, dass die Sänger, also das liegt natürlich auch an dieser sehr auf die Sänger zugearbeiteten Musik, aber wie die dann diese Worte plötzlich in den Himmel schickten, also da habe ich schon ganz weiche Knie gekriegt, muss ich sagen. Tanja Langer, Sie haben uns ein Stück aus dieser Oper jetzt mitgebracht. Was hören wir da? Ja, wir hören das Lied der Ulrike. Die Ulrike, Kleists Schwester, hatte ja eine sehr schwierige Position. Sie hat ihm einerseits immer Geld gegeben. Sie wurde von ihm angebettelt um Geld. Er war erpicht auf ihre Anerkennung. Er hat sie aber auch nicht leicht gemacht. Er hat das Geld verspielt und versoffen und er kam immer wieder an. Und sie spielt in einem Stück unserer Oper eine Gefängnisaufseherin, die sehr böse ist, weil sie praktisch wie so der äußere Zensor von Kleist dasteht. Und als der Krieg aus ist, legt sie aber diese Montur ab und singt im Lied der Ulrike, wie es in ihrem Innern eigentlich aussieht. In unserem Doppelkopf in HR2 Kultur hören Sie heute Sylvia Schwab im Gespräch mit der Schriftstellerin Tanja Langer. Und wir hörten gerade einen Auszug aus der Oper Kleist. Tanja Langer hat dazu das Libretto geschrieben. Die Musik ist von Rainer Rubbert. Ihr letzter Roman, Tanja Langer, oder Ihr jüngster Roman, spielt zum großen Teil in Kleinmachnow. Das ist ein kleines Dorf, ungefähr 30 Kilometer von Berlin entfernt. Ihre Kinder waren oder sind dort auf der Schule. Sie selbst leben in Wannsee. Und dieses Kleinmachnow ist so genau beschrieben mit seinen Bewohnern heute, dieser Mischung aus neu zugezogenen Wessis, alteingesessenen Ossis, dass die sich, glaube ich, alle ganz gut darin wiedererkannt haben. Was haben die denn gesagt, als dieser Roman erschienen ist? Naja, das war sehr unterschiedlich. Manche kamen und haben gesagt, ja, das ist ja genau so, wie es ist. Und manche waren etwas verschnupft, dass ich diesen Zusammenhang auch aufgemacht habe, der die Geschichte von Kleinmachnow betrifft. Also angefangen in den Gründerjahren, in den 20er Jahren, dann in der Nazizeit und dann nach dem Krieg, die DDR-Geschichte. Das ist ja alles nicht so nur vom Feinsten. Und da waren manche auch ein bisschen, ja, gekränkt, aber es ist eben so. Sie haben mal gesagt, Sie seien eine gesamtdeutsche Schriftstellerin. Was meinen Sie denn damit? Naja, ich bin am Anfang, weil ich bei Volk und Welt mit dem ersten Buch rauskam, und das war ja ein alter DDR-Verlag, immer gefragt worden, ja, sind Sie denn jetzt aus dem Osten oder sind Sie aus dem Westen? Und mein Verleger Dietrich Simon sagte damals immer, in Ihrem Herzen sind Sie ja ein Ossi, was auch immer er damit meinte. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ja, das stimmt. Eigentlich fühle ich mich für beide Teile Deutschlands zuständig. Ich bin zwar mit dieser Selbstverständlichkeit groß geworden, dass es zwei deutsche Staaten gibt, aber ich habe zum Beispiel die ganze DDR-Literatur sehr gern gelesen, und ich habe dann irgendwann gedacht, Mensch, wenn wir jetzt nach dem Mauerfall nicht aufhören, immer West und Ost zu denken, das geht nicht. Deshalb mussten in meinen Roman auch solche biografischen Elementen von Ostgeschichten einfließen. Ja, ich lebe ja auch damit. Und ja. Sie leben dort? Ja, und ich habe zumindest, ja, also ich meine, in Berlin, das kann man ja auch alles gar nicht mehr so sagen. Ja, das ist, wenn man dort lebt, dann löst sich das ja auch alles irgendwie auf. Wie machen Sie das denn eigentlich, Tanja Langer? Sie sind jetzt 45 Jahre alt, haben 3 Kinder, Sie sind alleinerziehend, haben Ihren 4. Roman abgeschlossen, der ist noch nicht veröffentlicht. Sie schreiben für die Tagespresse und auch für Anthologien, haben Haus, haben Garten. Wie kriegen Sie das alles auf die Reihe? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also erstens glaube ich, das macht man ja verteilt über die Zeit, nicht alles auf einmal. Wobei manchmal mache ich schon 3 verschiedene Sachen in einer Woche. Das finde ich auch immer sehr anstrengend. Ich brauche ich habe eine große Toleranz Unordnung gegenüber. Und meine Kinder, wenn ich so eine intensive Strecke habe, in der ich zum Beispiel im Lektorat bin, wo man sich sehr konzentrieren muss, wo man sehr viele Stunden dafür braucht, dann kaufe ich wirklich nur immer dann an, wenn der Kühlschrank fast leer ist. Also wenn die Kinder schon sagen, Mama, jetzt ist aber auch keine Milch mehr da, willst du nicht mal einkaufen gehen, dann fahre ich los und so. Und die Wäsche, die wird immer nur in die Körbe gelegt und kommt niemals selber in den Schrank. Also das sind dann alles solche Notlösungen, mit denen man das bewältigt. Ich habe irgendwann mal angefangen zu denken, wenn ich mir vorstelle, man stirbt plötzlich, man weiß nicht, wie alt man wird, dann guckt man zurück, wenn man noch die Zeit hat, was habe ich geschafft in diesem Leben? Und ich glaube, ich will so furchtbar viel, dass mich das auch immer antreibt. Also ich habe so viel Lust an so vielen Dingen, und die Kinder brauchen sehr viel Zeit und Raum, den ich ihnen auch unbedingt gebe. Also einkaufen, finde ich, ist nicht so wichtig, aber Zeit mit ihnen, und alles andere wird drumherum sortiert, und dann habe ich ein Geschenk, glaube ich, ich kann es nicht anders sagen, ich kann mich unglaublich gut konzentrieren. Und dann mit Kindern, da erhöht man den Effizienzquotienten sowieso eigentlich um 100, wenn nicht um 150. Da schafft man dann auch viel. Aber man muss auch vieles zurückstecken oder zu vieles auslassen. Manchmal sage ich auch, jetzt genug mit der asozialen Phase, jetzt muss ich alle meine Freundinnen und Freunde treffen. Aber jetzt so. Stichwort asozial. Ich meine, das ist doch auch finanziell schwierig. Wenn man überlegt, was bekommt man heute für einen Roman? Man kriegt als Autor 10%. Man schreibt aber 2-3 Jahre dran. Ich stelle mir das auch nicht einfach vor. Also das ist sehr schwierig. Und ich muss auch sagen, ohne die Unterstützung meiner Mutter vor allem, könnte ich das so nicht bewältigen. Dann müsste ich tatsächlich überlegen, wie ich das anstelle, mehr Geld zu verdienen. Also sie hilft mir sehr, wie sie kann. Ich muss trotzdem immer so das Nötigste, also ich muss trotzdem sehr viel dazu verdienen. Aber das ist tatsächlich auch eine große Belastung, weil ich mich immer aufteilen muss. Ich muss dann schnell was für einen Rundfunk machen oder ich muss dann mal einen Artikel schreiben. Und das schnell mal bedeutet, dass man erst ein Buch gelesen haben muss, das unter Umständen auch 500 Seiten hat. Oder ich muss mich mit etwas sehr intensiv beschäftigen, und die Bezahlung ist leider nicht im Verhältnis zu dem, was wir eigentlich leisten als Freie. Also sollten Freie. Autoren mal anfangen zu streiken. Richtig, ja, wie die Amerikaner. Ja. Aber ich denke mir, Sie haben vielleicht auch sparen gelernt als Kind. Ja, und vor allem, ich bin in einem Geschäft groß geworden, im Restaurant meiner Eltern. Und es war normal, dass viel gearbeitet wurde. Und ich glaube, diese Haltung, die habe ich so verinnerlicht, dass ich das auch gar nicht in Frage stelle. Und dass man auch Spaß dran haben kann oder dass man auch manchmal müde ist, das gehört eben dazu. Wer, Tanja Langer, hat Sie denn noch so geprägt, außer Ihren Eltern? Naja, mein Großvater natürlich, der sehr für mich da war, wenn die Eltern wenig Zeit hatten. Und ich glaube auch, dass der Großvater schuld daran ist, dass ich überhaupt mich für Geschichten so interessiere. Der hat mir, das ist geradezu bilderbuchreif, also er hat mir natürlich von den 2 Weltkriegen erzählt, die er überstanden hat, von dem Geld, das er 2-mal komplett verloren hat, von den Gefangenschaften, aber auch von der Zeit nach dem Krieg. Und er hatte so einen eigenen, also er kam aus Oberschlesien, hatte auch eine ganz eigene Sprache, die anders war, als jetzt in Wiesbaden gesprochen wurde, und hat mich sicher darauf aufmerksam gemacht. Also das spielt schon eine ganz große Rolle. Ich glaube aber auch diese Situation, da war das Restaurant meiner Eltern, dahinter war der Wald, dann gab es die Schule, die Leute, die in diesem Golfclub auftraten, waren wieder eine eigene Welt. Meine Eltern waren typische Flüchtlinge, die auch ihre Freunde aus dem Flüchtlingsmilieu hatten. Ich bin eigentlich groß geworden wie so die kleine Zaunreiterin, die überall dazwischen sitzt und guckt, was drumherum passiert, und die auch nicht alles in Übereinstimmung bringt. Und dann fangen diese Fragen an, oder dann fängt auch dieses Erzählen wollen an, um das überhaupt, ja, begreifen zu können, mhm, um es irgendwie fassbar zu machen, was da alles um eine herum geschieht. Man sieht förmlich schon wieder den nächsten Roman entstehen. Ja, der erste Satz, der heißt: Als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich gern Mata Hari sein. Das ist der Roman, der jetzt erscheinen wird. Nein, das ist jetzt schon der nächste. Das ist schon das nächste Projekt. Der nächste, der erscheinen wird, der heißt Nächte am Rande der inneren Stadt und erzählt eine Liebesgeschichte oder mehrere Liebesgeschichten zwischen jungen Leuten in den 80er Jahren vor der Wende und knüpft an die kleine Geschichte, insofern die Heldin Eva dort auch wieder auftaucht. Was, Tanja Langer, hätten Sie Lust noch zu machen, außer zu schreiben? Also verschiedene Sachen. Ich würde gerne viele verschiedene Sachen machen, aber als ich die Musik für diese Sendung ausgesucht habe, die auch ein bisschen diesen Erinnerungsraum meiner Kindheit und die Erinnerung an meine Eltern wachgerufen hat, da habe ich gedacht, ich möchte wahnsinnig gern steppen lernen. Warum? Ja, weil ich das toll finde, wenn man die Musik hört und die einen so mitreißt, dann finde ich dieses Steppen so ausdrucksvoll und elegant und wunderbar, und ich hätte große Lust, das zu lernen. Mit dem Steppen sind wir dann schon wieder bei der Musik, bei der letzten Musik am Ende unseres Gesprächs angelangt. Was haben Sie jetzt sich als viertes Stück ausgesucht? Jetzt habe ich Benny Goodman mitgebracht, der auch die Klarinette spielt und der Don't Be That Way spielt. Und das ist eine Musik, die mich tatsächlich auch mit meiner Kindheit verbindet. Meine Eltern haben früher bei den Amerikanern gearbeitet und haben diese Liebe zur Musikkultur mitgebracht. Besonders mein Vater, der Swing sehr liebte und mochte. Und dieser ganze, ja, das steckt für mich alles so in diesem Benny Goodman auch drin. Bevor wir jetzt Benny Goodman hören, danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute. Sie hörten den Doppelkopf auf HR2 Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Sylvia Schwab. Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr, und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.